wo sie nämlich an einer Stelle meiner Meinung nach einen richtigen Ansatz hatten. Man kann gar nicht von der Universität aus die Menschheit und vor allem die Gesellschaft verändern, sondern die Gruppen, die sozusagen berufen sind, als Avantgarden des Proletariats, müssen von sich aus versuchen, sich die Wissenschaften anzueignen und mit den Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten, die dazu fähig und geneigt sind. Also da hat Brückner, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen diese sokratische Hebammigkeit beibehalten. Ihr erinnert euch wahrscheinlich noch aus der Schule, dass Sokrates oft gesagt hat, seine Mama wäre Hebamme gewesen und es sei ja als Lehrer immer noch, er müsse nämlich die schreienden, schmutzigen Gedanken, die sozusagen ungeboren sind, aus den Köpfen seiner Schüler rausziehen. Und ein bisschen hat Brückner tatsächlich die Vorstellung, die Profs und die Studis und so weiter seien diese Kollektivhebammen, die aus der dunklen, gärenden Masse der an sich kämpferischen Bevölkerung die Sache klar rausziehen müssen. Nur Position der K-Gruppen hatte umgekehrt die große Schwäche, also gerade beim KPW habe ich an sich die Position am Anfang auch geteilt, dass nach ganz kurzer Zeit gar nichts in den Unis mehr lief, weil man nämlich mit dem nächsten Gedankenschritt gesagt hat, wichtig ist doch einfach der Kampf in den Fabriken und so weiter, der Aktivklassenkampf, sodass der KPW seine nicht erfolgreichen Buchhandlungen geschlossen hat, seine Studentengruppen direkt aufgelöst und den Studis mitgeteilt, dass sie doch wirklich besser am Rektor stünden und ein gutes Flugblatt schreiben, unter Umständen auch verteilen würden, als dass sie sich da in dieser ohne dies toten Wissenschaft verlieren. Also faktisch war die K-Gruppenposition zwar theoretisch vertretbar oder auch richtig, aber hat schlichtweg zum ganz schnellen Rückzug aus der Universität geführt, während Brückner mit seiner theoretisch anfechtbaren Position immerhin überhaupt mal den Fuß in der Tür gehalten hat und diese Öffnung zur Außenwelt beibehalten. Das ist also der Hintergrund von dieser kleinen, etwas giftigen Anmerkung, der historische Materialismus sei keine Instruktion, geschichtsspezifische Details abzuschaffen, als seien sie Agenten der Konterrevolution. Weil Brückner in seinen geschichtlichen Untersuchungen immer genau aufs Detail gucken wollte und dann von den damaligen K-Gruppen, vielleicht sind sie heute immer noch so, jedes Mal gesagt gekriegt hat, das braucht er gar nicht so ausführlich sagen, wir wissen ja, wie es mit der Bourgeoisie stimmt und die sei jetzt am Ende und so weiter. Jetzt kommt weiter, 6.1, wie kann jetzt darauf zur Psychologie übergegangen werden? Marxismus ist als Rahmentheorie zu verstehen. In der von Brückner angestrebten Praxis sollte, wie bei Freud, nicht eine zu erkennende Bewegung als bloßes Objekt Marxismus geordnet werden. Wie bei Freud der Analysant im Rahmen der psychoanalytischen Kategorien seine eigene Deutung seiner selbst entwickelt und damit zu neuer Handlungsfähigkeit kommt, so sollten die Bewegungen, also die sozialen Bewegungen, zur Selbstaussprache, zur Selbsterkenntnis kommen. Also gut, das ist jetzt mehr Extrapolation, auf was er eigentlich raus wollte. Gedacht ist tatsächlich wohl in seinen psychologischen und psychoanalytischen Gedanken, dass es in der Praxis von Freud nicht die Art von Erkenntnisbemühungen gibt, wo man einfach dem anderen begrifflich eine Formel überstülpt, wo man ihm sagt, als Objekt, so bist du. Sondern im Analyseprozess müsste er im Rahmen der Gesamttheorie als Suchanweisung der Analysant auf seiner Couch im Lauf der Zeit dazu kommen, über seinen augenblicklichen Stand der Erkenntnis rausgehend, sich selber eine Deutung zu verschaffen, die ihn unter Umständen davon befreit, die stumme Sprache der neurotischen Impotenz oder der hysterischen Lähmung und so weiter zu überwinden, zugunsten einer Sprachwertung, in der er dann nicht nur Objekt von Professor Freud ist, sondern im Grund in einem gemeinsamen Prozess der Selbstdeutung vorwärts schreitet. Nach demselben Prinzip, wie gesagt, ist extrapoliert, steht also nicht unmittelbar hier drin, müsste das mit den sozialen Bewegungen gehen. In einem ersten Schritt könnte das durchaus so sein, wie bei Goethe das Elend der Welt mit seinen Leuten zusammengestellt hat. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, da sind furchtbar viele Interviews mit allen möglichen sozialen Schichten, die sich bedrängt und verelendet fühlen. So gegen 1990. Ja, ist an sich ein ganz tolles Werk, ja. Toll zu lesen, aber was macht man? Also, ist ein sehr gutes Werk, aber lässt natürlich jeden bei dem Bewusstsein stehen, was er jetzt äußert. Und was Brückner jetzt als zweiten Schritt fordert, wäre im Grund in einer teilnehmenden gemeinsamen, kann man sagen, Kampfhaltung weiterzugehen und zu versuchen, diese Bewegungen und Gruppen eben im Rahmen des Marxismus zu einer Selbsterkenntnis zu bringen, dass sie sozusagen Teil einer Totalität sind, die sich als Ganze vorwärts bewegen muss.